Das Herz eines Löwen, das Blut eines Kämpfers, das Feuer des Falken, die Glut eines Panthers. Ich bin jetzt hier und ich fühl mich wie neugeboren. Gefürchtet euch vor dem Zorn und verglüht nur mit euren Worten. Ich komm und tu nur, was mir zusteht und zunehm. Ich bin euch meilenweit überlegen, ihr müsst nicht zugeben, ihr wisst. Dieser Säbel an meiner Brust wird mich schützen. Der Engel auf meiner Schulter sagt, Ali, verdeck dein Rücken. Sprich zu mir, Vater, ich weiß, ich bin jetzt erwachsen und weiß, ich mach keine Faxen. Die Scheiße, ihr will mich schaffen und versenkte Flügel, doch dieser Löwe kann fliegen. Ich hab das Herz meines Vaters, ich werd das Böse besiegen. Komm, meine Wut platzt aus allen Poren. Ihr seid Kinder in meinen Augen und ich papp, ihr seid alle gone. Stoppt diesen Protoston, ihr werdet sehen, nach dem Track wollt ihr Frieden, Mann, nur Gott kann euch trotzdem schon. Ich beiß die Zähne zusammen und ramm meinen Kopf durch die Wand. Ich hab Pläne, ihr Punks, ich steh wie eine Eins in dem Feuersturm. Ich hab wie Cäsar mit seinen Legionen, flieg ich in euren Turm. Beef ist zu teuer Turm. Auf der Bühne rum, wackelt hin und her. Ich bin Assassin, ihr Kinder lernt. Kommt, seht, wie dieser Verse einen tötet. Dies ist Urgent als Guevara, Junge, Herz eines Löwen. Was? Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops. Was? Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops. Die Kraft eines Bären, das Auge des Tigers, den Mut einer Herde voll wütender Stiere. Ich bin Loyalität in Person. Ihr seid kleine Stricher, verratet beim kleinsten Funken Vorteil eure Scheißgesichter. Ihr seid nichts, ihr habt keine Geschichte. Ich box wie Rocky Marciano eure peinlichen Disses. Ich bau mir mein Reich wieder auf, ich will die großen Kohlen. Dies ist mein Reich wie Byzanz und das große Rom. Ruf, wenn du mit mir bist, in meinen Adern fließt Magma, dieses Hölle und ich kämpf, bis du nicht mehr bist. Ich bin die Deutschrap-Version eines Racheengels. Der Türke mit dem Säbel, seh wie ich die Sache händle. Ihr könnt mir nichts, Mann, nach Rest und da komme ich, ihr Schleimer geht zeifern, aus meinen Augen scheint das Sonnenlicht. Ich komm wie Herkules und bürg die verlogenen Schlangen. Fühl diesen tobenden Mann, er glüht wie in lodernden Flammen. Feier dich selbst, geh mit deinem Shampoo und deinem Kaviar fort. Jedes Wort von mir ist durchdacht wie ein Mafia-Mord. Und jeder Satz trifft dich hart wie eine Kampfmaschine. Ich häng dich auf mit deinem Mic in der Gesangskabine. Most wanted, ich rap mit Fadenkreuz auf der Stirn. Ihr wollt mich stürzen, doch ihr Knaben heult, wenn ich stürm. Verbrannte Erde, ich kill mit Worten euch Debütanten. Stampf euch nieder wie Herden, wild gewordener Elefant. Kommt, seht, wie dieser Verse ein tötet. Urgent als Ali, was, Junge, Herz eines Löwen. Der Gladiator gegen die Herrscher des Bösen. ERC, Pot, Punkt, Junge, Herz eines Löwen. Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops. Was? Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops. Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops. Was? Ich hab das Herz eines Löwen. Mich zu battlen ist wie Bären zu töten. Ich bin eins in dem Shit, ich bin over the top. Der Auserwählte, Urge, der Jehova des Pops.